Kundgabe 5768. Empfangen durch Bertha Dudde am 12. und 13.09.1953. Anlass und Bedeutung des Erlösungswerkes. Erkennen sollet ihr Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Und ihr werdet ihn dann auch bekennen vor der Welt. Um ihn aber erkennen zu können, müsset ihr vorerst wissen um eure große Schuld, von der Jesus Christus euch erlöst hat. Ansonsten euch sein Leiden und Sterben am Kreuz unbegreiflich ist und Jesus für euch nicht mehr ist als ein Mensch, der gut und sündenlos gelebt hat auf Erden und für seine Ideen sein Leben lassen musste. Selten nur denkt ein Mensch ernstlich über den Sinn und Zweck seines Erdendaseins nach. Und er hat keine Kenntnis davon, dass das Dasein als Mensch die Folge ist der großen Sünde, der Auflehnung urgeschaffener Geister gegen Gott, die sich einst in Hochmut und Herrschsucht trennten von ihm. Es war eine riesengroße Schuld, die das Geistige auf sich geladen hatte. Eine Schuld, die ewig nicht getilgt werden könnte, wenn das Einzelwesen sie abtragen sollte, wie es die Gerechtigkeit Gottes erfordert. Undenkliche Zeiten hindurch büßte das Wesen zwar einen Teil seiner Schuld ab, in einem gefesselten Zustand, doch Gottes Barmherzigkeit und Liebe gibt ihm doch wieder die Freiheit, um ihm noch einmal die Gelegenheit zu geben, sich zu ihm zu bekennen, auf dass es wieder der uranfänglichen Bestimmung nachkommen kann. Doch nimmermehr genügt diese Abtragung der Schuld, denn ihre Größe ist unermesslich, und ein schuldbeladenes Wesen würde sich nimmermehr frei erheben können zu Gott. Die Schuld würde immer trennend stehen zwischen Gott und dem Wesen, also das Ziel nimmermehr erreicht werden können, das Gott dem von ihm einst Erschaffenen gesetzt hat. Diese Urschuld also war eine Fessel für das Wesen, die es selbst nimmermehr hätte lösen können. Es musste sonach entweder erlöst werden mit Gottes Hilfe oder für ewig von dem Angesicht Gottes verbannt bleiben. Es würde nimmermehr den Zusammenschluss mit Gott finden können, der Seligkeit für das Wesen bedeutet. Diesen hoffnungslosen Zustand des gefallenen Geistigen ersah auch die lichtvolle geistige Welt. Und die Liebe aller bei Gott verbliebenen Wesen folgte den gefallenen Brüdern in die Tiefe. Ein Wesen aber aus dem Reiche des Lichtes bot sich selbst Gott an für eine Mission zur Rettung der in der Tiefe befindlichen Wesen. Es wollte herabsteigen zu ihnen und anstelle der unglücklichen Geschöpfe Sühne leisten für deren Sündenschuld. Es wollte sich selbst opfern. Es wollte mit seinem Leben bezahlen, was die Wesen Gott schuldig waren. Dieses Lichtwesen bot sich Gott zum Opfer an und stieg zur Erde hernieder, um eine menschliche Form zu beziehen und in dieser Form einen Opfergang zu gehen, wie ihn nur die Liebe gehen konnte. Und es nahm der Mensch Jesus die Sündenlast der ganzen Menschheit auf seine Schultern und ging damit den Weg zum Kreuz. Und Gott nahm das Opfer an, weil die Liebe es brachte. Er ließ es zu, dass ein Mensch die größten Qualen erduldete, dass er den Tod eines Verbrechers am Kreuz erlitt und dass seine Seele kämpfte mit allen Mächten der Finsternis. Denn er sah die Liebe dieses Menschen Jesus oder auch, er als die ewige Liebe selbst war im Menschen Jesus und diese Liebe wollte die Sündenschuld der Menschheit abtragen. Denn durch die Liebe, die der Mensch Jesus in sich zur Entfaltung brachte, wusste er um das entsetzliche Los aller Menschen. Und so brachte der Mensch Jesus das Opfer Gott dar, das die wissende Seele des Lichtes zur Erde herniedersteigen ließ. Der Mensch hatte die gleiche Erkenntnis auf Erden gewonnen durch die Liebe, und sein freier Wille erst war ausschlaggebend. Es opferte sich ein Mensch für seine Mitmenschen. Und die in ihm wohnende Liebe, Gott selbst, wehrte ihm nicht, sondern sie ließ sich genügen an diesem Sühneopfer und sprach die gesamte Menschheit von der Sündenschuld los, um dieses Menschen Jesus willen. Dass ihr Menschen auf Erden weilet, ist eine Folge eurer einstigen Sünde der Auflehnung gegen Gott. Euer Dasein als Mensch ist aber ein vorübergehender Zustand, der euch auch erkenntlich sein müsste als ein mangelhafter Zustand. Denn ihr seid kraftlose, dem Naturgesetz unterworfene Geschöpfe, die wohl frei wollen, aber nicht unbeschränkt frei handeln können. Ihr seid also gleichsam gefesselt. Und dieser kraftlose, unfreie Zustand ist nicht beendet mit eurem Leibestode, wenn ihr nicht erlöst werdet. Und dieses Erlösungswerk hat Jesus Christus für euch vollbracht, jedoch immer euch selbst freigestellt, ob ihr sein Erbarmungs- und Gnadenwerk annehmen wollet. Und darum liegt es an jedes Menschen eigenem Willen, ob er erlöst von dieser Erde scheidet, um nun erst ein rechtes, freies Leben zu führen in Kraft und Licht, oder ob er die Fessel mit hinübernimmt in das geistige Reich, um Ewigkeiten noch in ihr zu verbringen in Unseligkeit, wenn er nicht dann noch die Hilfe des göttlichen Erlösers Jesus Christus in Anspruch nimmt. Ihr Menschen könnet und dürfet nicht an Jesus Christus vorübergehen. Und darum soll euch auch der Anlass und die Bedeutung des Erlösungswerkes verständlich gemacht werden, auf dass ihr nicht unwissend seid und bleibt, auf dass ihr euch frei entscheiden könnet, ehe es zu spät ist. Amen.